mir oft geheimnisvoll ins Blut, prickelnd und berauschend wie Champagner. Frauenblicke lachend und voll rätselhafter Glut geben deinem armen Herzen Mut. Doch glaubst du, dass der Flirt vielleicht zu wahrer Liebe wird? Mein Freund, dann hast du dich sehr oft geirrt. Schau einer schönen Frau nie zu tief in die Augen, denn was ihr Blick verspricht, das hält sie nicht. Sie blickt den nächsten Mann genauso zärtlich an, doch all ihr Zärtlichkeit